Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Heute in der Sendung. Derzeit wird die öffentliche Debatte bestimmt von dem Krieg in der Ukraine und der allgemeinen Auseinandersetzung und Mobilmachung verschiedenster gesellschaftlicher Kräfte gegen Russland. Wir möchten daran erinnern, gerade in Zeiten wie diesen, die so brandgefährlich für uns alle sind, dass der Hauptfeind im eigenen Land steht. Es ist der Nationalismus, der Großkonzerne befähigt, Interessen durchzusetzen, die sie anders nicht bekommen würden. Und gerade Menschen, die sich dem Frieden und der Befreiung der Menschen verpflichtet fühlen sollten, darauf nicht hereinfallen. Und deswegen möchte ich hier nochmal Rosa Luxemburg am Vorabend des Ersten Weltkriegs zitieren. Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Warum sage ich das in der Einleitung dieser Sendung? Nun, es haben in über 100 deutschen Städten oder Gemeinden Protestaktionen und Gedenkveranstaltungen am 19. Februar stattgefunden, in Gedenken der Opfer der faschistischen, rassistischen Mordanschläge in Hanau. Und obwohl so viele Menschen wie sonst wahrscheinlich zu fast gar keinem Thema in Deutschland auf die Straße gegangen sind, ist es total verklungen und niemand denkt mehr daran. Und der Zusammenhang zwischen nationalistischem Terror und der Durchsetzung von Konzerninteressen und der dazugehörigen Entrechtung von Menschen, die als migrantisiert angesehen werden, der ist nun so offensichtlich, dass er eigentlich verwunderlich ist, dass in Zeiten von Krieg nicht mehr darüber geredet wird. Wir wollen heute darüber reden. Wir haben mit dem Mikrofon Aufnahmen gemacht, als die große Demo in Berlin stattfand. Davon werdet ihr heute die ganze Sendung hören. Wir hoffen, euch inspiriert, verbreitet es gerne weiter und los geht's. Und Helfer sich sehr angegriffen fühlen werden und ich hoffe, das werden sie. Am 19. Februar 2020 wurden in Hanau viele Menschen von einem Faschisten ermordet und einige andere noch verletzt. Wir haben öfter in dieser Sendung darüber berichtet. In ca. 100 Städten gab es im Februar, am 19. Februar 2022, am zweiten Jahrestag dieses Mordes, Gedenkveranstaltungen, Gedenkdemos. Die Polizei war sich in manchen Orten nicht so blöde, diese Demos anzugreifen. Wir kennen Berichte aus Flensburg oder auch aus München, wo es zu extremer Gewalt gegen das Gedenken gekommen ist durch die Polizei. In Berlin gab es auch eine große Demo, aufgerufen hatte unter anderem Migrantifa Berlin. Und Radioaktiv war mit dem Mikrofon vor Ort und ihr werdet heute in der Sendung schwerpunktmäßig Eindrücke von dieser Demonstration hören und all den Themen, die damit zusammenhängen. Aber zuerst hört ihr die Namen derjenigen, die dort am 19. Februar 2020 ermordet wurden. Mal jährt. Bei dem Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Hamza Kurtovic, Mercedes Kirpacz, Kaloyan Velkov, Willi Viorel, Paun Said, Nesaha Şevi, Sedat Unvar und Sedat Gürbüz von einem rassistischen Täter umgebracht wurden. Die Hand, die dieser Täter gegen die Opfer erheben konnte, ist also heute nicht die einzige, die mit Blut beschmiert ist. Wenn also ein solcher Täter eine Waffe richten kann auf Menschen und 9 davon ihr Leben verlieren, dann, wenn dieser Täter rassistische Motive hegt, wenn Notausgänge, die einen Weg in die Sicherheit bieten sollten, verschlossen sind, wenn die Polizei nur migrantische Kinder drangsaliert und nicht ans Telefon geht, wenn denn ein Notfall eintritt, wenn am Zeitpunkt einer solchen Tat keine polizeiliche Hilfe geleistet wird, wenn es Medien gibt und Parteien und Abgeordnete und Institutionen, die Shisha-Bars und Kiosken zu zentralen Punkten migrantischer Kriminalität deklarieren, so sind die Mörder noch unter uns. Dann gilt es, Anklage zu erheben gegen diejenigen, die heute nichts anderes als leere Versprechungen und Lippenbekenntnisse für uns übrig haben. Und dann gilt es auch, Anklage zu erheben gegen ein System, das mit kaltblütiger Verlässlichkeit solche Täter züchtet und dessen Strukturen die Machenschaften derer, die nichts Eigentum zu schützen und sei es um den Verlust von Menschenleben begünstigt. Aber wir sind sehr viele heute hier und wir verzagen nicht. Es würde den Herrschenden heute sehr zugutekommen, hätten wir nur Angst und Trauer übrig, würden wir nur trauern. Aber was wir nicht vergessen dürfen, wir leben. Und überall und zu jeder Zeit, wenn es Despotismus gegeben hat, wie heute hier in Deutschland, dann hat es auch, wie heute hier in Neukölln, Widerstand gegeben. Also Leute, wenn wir heute Anklage erheben, dann können wir das nur, weil wir vor uns zahllose Widerständige eine Kultur des Erinnerns, Erbe des Kämpfens, den Umständen abgetrotzt haben und uns hinterlassen haben. Wir gedenken heute auch ihnen und wollen mit euch ihren Kämpfen Ehre zollen. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr mit uns kämpft. Und jetzt nochmal die Ansage. Bitte. Widerstand überall, Hanau war kein Einzelfall. Widerstand überall, Hanau war kein Einzelfall. Widerstand überall, Hanau war kein Einzelfall. Jetzt für unseren ersten Redebeitrag hören wir eine Kritik an den Medien, die sicherlich auch nicht ganz unschuldig sind an der Rassifizierung derer, die in Hanau verstorben sind. Und diese Kritik kommt von Medienschaffenden, die sich eben nicht darauf hinablassen, billige, gehässige Parolen für die Springer-Medien zu reproduzieren. Vielen, vielen Dank, wir freuen uns. Ich konnte heute noch gar nicht traurig sein, weil ich einfach nur wütend bin. Ich bin nur wütend. Wir sitzen in den Redaktionen vor unseren Laptops und uns stehen die Münder offen über Menschen, über Medien, wie die einen die anderen für sich arbeiten lassen, entmenschlichen und was das alles mit Deutschland zu tun hat. Wie wir alle, auch als Linke, die Rolle und die Macht der Medien massiv unterschätzen und uns gegenseitig nicht ansatzweise genug in die Verantwortung nehmen. Wir sind fassungslos, wie leicht ihr Fördermittel bekommt, wenn ihr mit euren Netzwerken migrantisch über den Schreibtisch haucht. Wie wir um Fördermittel betteln, die den Status quo wirklich anzweifeln würden. Wie ihr zusammensitzt, ohne kanakische Produzentinnen, Schreiberinnen, ein cooles Projekt für den Lebenslauf, eine Doku, schön edgy, Hanau, Deutschrap, die 100. gleiche Perspektive auf junge Migrantinnen, die für euch Aliens sind, wo ihr dann in die Hochhäuser geht, um sie abzufilmen. Und wenn ihr darüber redet, merken wir, ihr wart noch nie in einem Hochhaus, außer das eine Mal, als euch der 15-Jährige abgezogen hat. Ich möchte über Arbeit sprechen. Karl-Jan Welkow war als Rom vor 2 Jahren aus Bulgarien nach Deutschland gekommen. Er wurde am 2. Tatort, der Bar La Vautre, für gerade mal 50 Euro am Tag jobbte er dort als Wirt. 50 Euro geben deutsche Medienmacherinnen heute für Taschentücher aus, um ihre Krokodilstränen zu trocknen. Karl-Jan brauchte das Geld für die Augen-OP seines 8-jährigen Sohnes. Er war nämlich eigentlich LKW-Fahrer und schaffte deutsche Produkte quer durch Europa bis in den Irak und in den Iran. Offenbar reichte der Lohn nicht einmal, um seinem Sohn die OP zu finanzieren. Karl-Jans Geschichte ist die tausender Menschen, die aus Ost- und Südosteuropa nach Deutschland kommen. Unter ihnen viele Romja, die Knochenjobs machen müssen, auf die das deutsche Bürgertum keinen Bock hat. Sie pflegen für einen Hungerlohn und ohne eigene Versicherung. Deutsche Eltern, Großeltern, sie wischen den Dreck deutscher Kinder weg, während sie in ihren Herkunftsländern ihre eigenen Kinder und Eltern zurücklassen. Was passiert dabei? Sie werden rassistisch beleidigt, sexuell belästigt, entwürdigt. Hauptsache, die Karrierefrauen in Deutschland haben jemanden, der sie von der Hausarbeit befreit. Einer muss es machen und ich bin es sicherlich nicht. Ich bin doch Feministin. Sie stopfen unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen deutsche Würste und ernten deutschen Spargel, um nachts zusammengepfercht in Baracken verschimmeltes Brot zu essen. Vielen wird bei der Einreise der Pass abgenommen. Die Jobvermittler verweigern ihnen den Lohn. Und nach der Erntesaison landen sie dann auf der Straße und haben kein Geld für die Rückreise. Wer nach zwei Pandemiejahren, nach Reichelt, nach Politikern, die mit Maskenbusiness ihre eigenen Taschen voll machen, mit Politikern wie Giffey aus Berlin, die sagt, wenn man sich das in Deutschland nicht leisten kann, muss man halt zurück nach Rumänien, immer noch denkt, dass Reichenhasser eine Beleidigung für uns ist, dass wir nicht neidisch sind, sondern dass wir ein System abschaffen wollen, in dem manche Leben Müll sind, hat doch nichts verstanden. Es sind Arbeiterinnen, auch aus Bulgarien oder Rumänien, die die deutsche Wirtschaft am Laufen halten. Sie verbringen wie Kaloyan Nächte auf den Autobahnen, damit deutsche Produkte um die Welt kommen. Und dann Schüsse eines Rassisten in deutsche Behörden nicht aufgehalten hat. Diese Geschichte wiederholt sich. Sie ist eingeschrieben in unseren Hass auf diesen Staat und diese Gesellschaft. Auch kurdische, türkische, armenische, griechische, vietnamesische und marokkanische und viele andere Arbeitsmigrantinnen haben sich seit den 60ern für diese Wirtschaft kaputt gearbeitet. Dann Mölln, Solingen, Rostock-Lichtenhagen, München, NSU, Jahrzehnte rassistischer medialer Hetze, Dönermorde, verdächtigte Hinterbliebene, bis heute geschützte Verfassungsschutzmitarbeiter wie Tengel, die weiter für diesen Staat arbeiten. Lasst uns zusammen auf die Spiegel-Magazin-Cover gucken und wir sehen, was Migrantinnen ihnen wert sind. Zynische Zeichnungen, entmenschlichende Schlagzeilen, die diese Menschen zu Objekten und natürlich in deutscher kolonialer Tradition zu Eigentum erklären. Ghettos in Deutschland, 1 Million Türken, titelte der Spiegel 1973. Unsere Griechen, Annäherung an ein seltsames Volk 2015. Die abstoßenden Schlagzeilen zu Ronja und Sintese werde ich nicht wiederholen. Die Geschichten der Ausbeutung von Arbeitsmigrantinnen, zum Beispiel aus Ost- und Südosteuropa, sie sind nicht in den Medien. Wenn Migrantinnen aus diesen Gegenden eine Rolle spielen, dann vor allem als Kriminelle, die angeblich das deutsche Sozialsystem auseinandernehmen. Diese Erzählung wird besonders abartig, wenn es um Ronja geht. Das Bild der angeblich stehlenden, betrügenden Sintese und Ronja ist in den deutschen Medien allgegenwärtig. Im August 2019 strahlte Sat.1 eine Doku von Spiegel TV aus, die schon in ihrem Titel jedes entmenschlichte Stereotyp verspricht, dass Deutschland als Volkssport fliegt. Roma, ein Krieg zwischen Armut und Angeberei. Was soll diese Scheiße überhaupt bedeuten? Dieses Land braucht die Kriminalisierung und die Entmenschlichung von armen Menschen, um einen mörderischen Kapitalismus zu rechtfertigen. Er braucht die Kriminalisierung von armen und migrantischen Menschen, um ihre Ausbeutung zu rechtfertigen, um zu verstecken, woher der deutsche Reichtum wirklich kommt. Er kommt nicht von billigem Krustenbrot. Er kommt nicht von deutscher Arbeitsmoral. Er kommt nicht von schlauen Investitionen. Er kommt von Kolonialismus. Er kommt von Plünderungen. Er kommt von Handelskriegen. Er kommt von der Enteignung jüdischer Menschen im deutschen Faschismus. Von Zwangsarbeit von Ronja und Sintese. Von der Ausbeutung von Arbeitsmigranten seit den 60ern. Ausbeutung im globalen Süden. Dieser Staat braucht unsere Kriminalisierung, um seine eigene faschistische Vergangenheit und Gegenwart zu verschleiern. So verschleiert man, wer tatsächlich betrogen, wer tatsächlich gemordet, wer tatsächlich gestohlen hat. Für wen halten sich also diese deutschen Journalistinnen, die sich mit dem Geld von Mama und Papa oder dem Erbe der Nazi-Großeltern in ihren aufgeblasenen Journalistenschulen in München und Hamburg einkaufen und von ihren Schreibtischen aus entscheiden wollen, wem deutscher Reichtum, wem deutsche Sozialhilfen zustehen? Sie halten sich für den Nabel der Welt, für ihn erlegen, für besser. Wir nennen das Klassenkampf, aber von oben. Ihr seid nicht unsere Kolleginnen. Das ist Eigennutz, getarnt als soziale Verantwortung. Wenn die Angehörigen und Überlebenden unter immensem Schmerz und psychischer Belastung es schaffen, immer wieder aufzustehen und die Arbeit zu leisten. Dann, weil sie es müssen und aus Überzeugung. Die meisten Medienschaffenden in Deutschland haben beides nicht, Rückgrat oder Informationen. Ihr seid die, die die Hausaufgaben abschreiben, das 1x1 nicht checken und dann Klassensprecher werden. Bürgerliche Medien, die nach Prinzip von Profit und Deutungshoheit funktionieren, die rassistisch agieren, haben natürlich kein Interesse daran, diese Herrschaftsverhältnisse in Frage zu stellen. Ein paar Frauen mit aufs Firmenfoto, LGBTQ-Flagge zum Pride Month abdrucken und vielleicht ab und an sogar einen Ausländer etwas schreiben lassen. Aber auf keinen Fall etwas, das in Frage stellt, wie dieser Schuppen hier funktioniert. Und fertig ist das Deutsche, hier bleibt alles wie immer Dauerangebot. Nochmal zum Mitschreiben für die sogenannten Kolleginnen. Mit Faschos redet man nicht, man bekämpft sie. Woran sehen wir, dass wir in dieser medialen Dauerschleife gefangen sind? In rassistischen Hetzjagden gegen kritische, linke und auch palästinensische Akteurinnen. Immer angeblich unter dem Deckmantel des Kampfes oder der Kritik am Antisemitismus. Wie Schülerlotsen, die gemeinsam morgens die Kinder sicher über den Zebrastreifen bringen, haben Linksliberale, Konservative, Bildrechte, Medien und Autorinnen damit ein gemeinsames Herzensprojekt gefunden. Jeden Tag Palästinenser in den Westlichen, jeden Tag den Kampf um ein freies Palästina in den Dreck ziehen und das koloniale Projekt Israel völlig blind abfeiern. Die Deutsche Welle hat 7 Journalistinnen gefeuert, die Israel-Kritik geübt haben. Wo ist die Aufschrei der deutschen Kolleginnen? Derselbe DDR, der Kabarettistin Lisa Eckert in dem Masterarbeit über Josef Goebbels Tagebücher abgelehnt wurde, mit ihren offen antisemitischen Punchlines großzügige Sendezeiten einräumt, kündigt die Zusammenarbeit mit Emiel Hassan auf. Antipalästinensischer Rassismus und antimuslimischer Rassismus ist in deutschen Medienhäusern Standard. Ganz vorne bei der Hetzjagd mit dabei, das Springer-Schmierblatt Welt. Das ist dasselbe Hetzblatt, dessen Chefredakteur vor ein paar Wochen ganz offen Shoah-Überlebende verhüllt und eine der wichtigsten antifaschistischen Organisationen, die durch Shoah-Überlebende mitbegründet wurde, angegriffen hat. Die Vereinigten der Verfolgten des Naziregimes, BDR-TV. Eine Organisation, die auch vom Verfassungsschutz verfolgt wird. 2019 wurde ihr sogar durch das Berliner Finanzamt der Status der Gemeinnützigkeit aberkannt. Das bedeutet, dass Organisationen Steuern nicht absetzen können, somit wird ihnen finanzielle Grundlage entzogen. Yes. Genau das hat sich die Welt rausgepickt. Verfassungsschutz und deutsche Journalistinnen, Hand in Hand. Die Zeitungsblätter und Websites der Springer-Medien wären leer ohne die Kriminalisierung von Antifaschismus, Antirassismus, linken Aktivismus und von Migrantinnen. Ich weiß, ich rede schon lange, Leute. Bear with me. Es ist kein Wunder, dass die Bar La Motre, in der Kaloyan arbeitete, nach dem Anschlag von deutschen Medien sofort als Shisha-Bar bezeichnet wurde. Bis heute. Focus Online sprach sogar von Shisha-Morden, ganz in der Tradition rassistischer Berichterstattung, die entmenschlichend ist. Hetzmedien des Springer Verlags fantasierten noch am Abend des 19. Februars von einer kleinen Abrechnung. In Hanau gab es 4 Tatorte. Nur einer war eine Shisha-Bar, und zwar der erste Tatort am Heutmarkt. Die Shisha-Bar Midnight, in der der rassistische Terrorist Sedat ermordete. Für viele deutsche Medien sind aber offensichtlich alle Räume, in denen Kanaken sich aufhalten, Shisha-Bars. Und Shisha-Bars ist dank medialer Hetze zu einem Codewort für Kriminalität verkommen. Immer wieder fallen Wörter wie Clankriminalität oder Geldwäsche. Clankriminalität heißt nichts anderes, als dass radikalisierte Familien gleichgesetzt werden mit organisierten Verbrechen. Wie lässt sich sonst erklären, dass nicht die korrupten deutschen Herrscherfamilien von Volkswagen und Co. sich dieses Label verdient haben? Also, die rassistischen Erzählungen deutscher Medien sagen, diese Körper sind nicht schützenswert. Das bestätigt die Polizei in ihrer Kriminalisierungsarbeit. So arbeiten rassistische Bullen und Journalistinnen Hand in Hand. Erst letzte Woche hat uns der Fall des bestätigt. Sie wurde rassistisch zusammengeschlagen und beleidigt. Keiner schritt ein. Sie sah sich gezwungen, aus dem Krankenhaus heraus die falsche Berichterstattung zu ihrem Fall zu korrigieren. Die Polizei meldete nach dem Vorfall, Dilan sei angegriffen worden, weil sie keine Maske trug. Die deutschen Medien gaben das 1:1 weiter. Erstens gelogen, zweitens wird damit eine 17-jährige junge Frau zur Aggressorin. Die teils vorbestraften Rassistinnen, die sich auf Facebook damit rechtfertigen, dass sie mal 4 Jahre mit einem Araber zusammen waren, werden geschützt. Man nennt das Täter-Opfer-Umkehr. Man nennt das Kind beim Namen. Deutsche Journalisten haben das getan, was sie immer tun, bei der Polizei abschreiben. Und wie Jane gesagt hat, ich werde dieses Jahr einen Hund adoptieren, damit er nicht für Springer arbeiten muss. Also klar, gebt uns noch ein Interview mit linken Politikern. 13 Argumente für und gegen den Kapitalismus, finanziert von den Öffentlich-Rechtlichen. Und Applaus für eine nicht weiße Person, die uns die Nachrichten von Krieg, Gewalt und Imperialismus vorliest. Wozu? Ich fasse zusammen. Erstens, ACAB heißt, ihr seid keine Sicherheit. Zweitens, wenn wir sagen, wir müssen uns organisieren, meinen wir nicht die Instagram-Highlights, sondern die Betriebe, Nachbarschaften und Orte, an denen wir sonst noch zusammenkommen. Drittens, zu oft steht progressiv drauf, aber es ist Anbiederung drin. Antirassistin sein heißt Antikapitalistin sein, Knäste auflösen, Grenzen öffnen, ein gutes Leben für alle. Intersektional heißt Sachen konsequent zu Ende denken. Deine Identität interessiert mich persönlich wenig. Deine Politik sagt uns, ob wir einen gemeinsamen Kampf führen oder nicht. Wer für die SPD Werbung macht oder für die Welt arbeitet und empörter darüber ist, kritisiert zu werden, anstatt die eigene Politik und Arbeit, die tagtäglich den rassistischen Normalzustand aufrechterhält oder sogar verschärft, zu hinterfragen, ist ein Opfer dieser Gesellschaft, in der weiße Feministinnen Annalena Baerbock zu ihren Reden für Frauenrechte gratulieren und dabei ganz gekonnt die unkommentierte türkische Militäroffensive in Rojava oder die unkommentierten Angriffe auf Palästinenserinnen durch Militär und Siedlerinnen ignorieren. Ihr solltet Angst haben, weil das alles verdammt beängstigend ist. Aber diese Angst sollte euch nicht lähmen, sondern anspornen, nach vorne zu kommen und euch einzuhaken, anstatt an den Seitenlinien zu lästern. Wenn jeder und jede von uns sich die Forderungen der Initiative 19. Februar verschreiben würde, Anerkennung, Aufklärung, Gerechtigkeit und Konsequenzen, auch in unseren Berufen, auch in unserer beruflichen Praxis zum Standard machen würde, müssten wir uns alle kollektiv umorientieren. Gerade als Medienmacherin, seid mal ehrlich, ob ihr mit euch und anderen in den letzten 2 Jahren ins Gericht gegangen seit Hanau, ob ihr Freundschaften, Jobs, Vorgesetzte, Status oder Integrität, politische Verantwortung, Organisierung angestrebt habt. Ich hasse es, wenn Leute sagen, wir müssen uns unsere eigenen Räume schaffen, weil diese Welt nicht für uns gemacht ist. Diese Welt ist für uns gemacht, aber unsere Rolle darin ist für den Arsch. Wir sollen buckeln, wir sollen knechten, vor allem sollen wir die Fresse halten und uns als Arbeiterinnen auch noch gegenseitig entfleischen. Das geht nur so lange gut, bis die Reichen so reich, die Armen so arm und der Widerspruch so krass, dass Revolution keine Postkarte mehr ist, sondern Realität. Aber wenn wir alle permanent nur auf unseren eigenen Arsch gucken und Leute anhimmeln, die original nichts von Bedeutung zu sagen haben, außer, hi, hier ist mein mittelmäßiger Text, hier ist mein Produkt, hier ist mein Gutscheincode, ist das, wir sehen uns später auf Twitch, anstatt an die Wurzel des Problems zu gehen, verlängern wir dieses Leid für alle, für unsere Kinder, für diesen Planeten. Yalla, yalla! Ich danke euch! Mein Name ist Ilhan. Ich bin hier aus dem Kiez, aus Neukölln. Schön, dass ihr alle hier seid, auch wenn ich mir wünschte, dass keiner heute hier sein müsste. Das ist tatsächlich auch der erste Auftritt, den ich mit diesen Songs habe. Und ich wünschte, ich könnte mich ein bisschen mehr darauf freuen, aber heute ist kein Tag, auf den ich mich freue. Weil ich so wie jeder hier wünschte, dass es diesen Tag nicht gäbe, dass all diese Menschen noch am Leben wären. Aber es ist, wie es ist, deswegen schön, dass ihr hier seid, so traurig es auch ist. Und schön, dass auch ich hier sein darf und mir eine Bühne geboten wird für den Deutschrap, den ich mache. An die Polizei habe ich auch ein, zwei Worte. Ihr werdet euch sicherlich von einigen Zeilen, die ich gleich aufführen werde, berechtigterweise sehr angegriffen fühlen. Ich bitte euch dennoch, eure Menschlichkeit zu wahren und ruhig zu bleiben, denn es ist nur Kunst, die ich mache. Darüber hinaus will ich euch nicht hassen, wisst ihr, ich will nicht in einem Land leben, in dem ich den Staatsapparaten misstrauen muss, meiner Sicherheit wegen. Und ich denke, so geht's jedem hier. Aber was soll's, ne? Fick Cops. Berlin, hasst die Polizei, ja Mann! Berlin, hasst die Polizei! So sieht's mal aus. Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Ihr könnt weiter chanten, wenn ihr wollt. Mich stört das nicht. Der erste Song heißt Al-Azif und geht folgendermaßen. Die Schatten sagen, man hüte dich vor den Menschen. Denn kommt es hart auf hart, würde dir keiner helfen. Du bist alleine, denn keiner von denen kennt es. Wenn Schatten sich ausbreiten und anfangen mit dir zu sprechen. Mama sagte in diesem Land, der Teufel blond. Papa sagt, wir sind hier aufgewachsen, aber niemals angekommen. Wir sollen uns assimilieren, Digga, was bringt das schon? Wir werden niemals Teil davon sein, wenn sie das nicht wollen. Wir vergiften eure Kinder mit dem Drogenpushen. Weil wir gerade gut genug sind, um die Klos zu putzen. Frag mich nicht nach Rente, Digga. Was für Geld zur Seite legen? Ich muss jeden Tag drum kämpfen, Digga. Sie verbrannten Origello in der Knastzelle. Und du fragst mich, wogegen ich hier so ankämpfe. Sorry, dass ich nicht fröhlich durch meine Stadt tänze. Nur mit schlecht gelaufen. Joint für Joint, die anbrenne. Die Last auf meine Schultern kommt und Beine nicht mehr tragen. Die Gewässer, wo ich gerade bin, sind nicht mehr auf der Karte. So treib ich vor mich hin, auf den Flüssen meiner Ahnen. Sitz allein im Dunkeln und rede mit Geistern wie Schamane. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg zu empfangen auf der 88,4 in Berlin und auf der 90,7 in Potsdam und Umgebung. Wir berichten heute schwerpunktmäßig über den Aktionstag ins Gedenken an die Morde in Hanau. Am 19. Februar 2022 fand in Berlin eine große Demonstration statt. Zwischen 10.000 bis 20.000 Menschen zogen vom Zeckenplatz am Cottbusser Damm über die Hermannstraße, die Werbelinstraße, die Karl-Marx-Straße, die Sonnenallee durch Kreuzberg und Neukölln, Schwerpunkt Neukölln. Und ihr habt schon eine Menge Eindrücke davon gehört und wir machen gleich weiter damit. Hier ein weiterer Redebeitrag. Und als nächstes gebe ich das Mikrofon weiter an unsere zwei Genossinnen, Naomi und Elisa von Roma Tribe. Naomi, wir sind Teil der Gruppe, wir sind hier. Zusammen mit anderen Jugendlichen von Roma Tribe setzen wir uns gegen Antiziganismus ein und für eine gerechte Gesellschaft für alle. Uns betrifft der Anschlag in Hanau ganz persönlich. Und wir sind sehr dankbar, dass wir heute hier sprechen können. Heute jährt sich zum zweiten Mal der rassistische Anschlag in Hanau. Heute sind wir hier, um an die 9 ermordeten Menschen zu erinnern. Wir erinnern an Ferhat Ünvar, Seyyid Nisa Hashemi, Vihidi Orel Paun, Mehmet Diskirpac, Sedat Gürbüz, Carlo Jan Belkov, Fatih Saracoglu, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic. Wenn wir es Ferhat Ünvar in einem seiner Gedichten geschrieben hat, tot sind wir erst, wenn man uns vergisst. Doch sie sind keine Opfer, genau wie wir es sind. Sie standen genauso wie wir, mitten im Leben, waren Teil der Gesellschaft. Ich hasse es, wenn ich höre, sie hätten doch alle gearbeitet, Zeit und Steuern. Wollen wir den Wert eines Menschenlebens wirklich messen? An Steuernannahmen? Entsetzliche Gedanken kommen in uns hoch. In Rumänien waren Roma 500 Jahre lang versklavt. Unsere und Willi Viorels Vorfahren. Während der NS-Diktatur wurde 500.000 Sinti und Roma ermordet. In Rostock-Lichtenhall gerichtete sich der rechtsextreme Mob zuerst gegen rumänische Roma. Ein Rom wurde umgebracht. Und in die Medien macht sich der Comedian Jimmy Carr über die ermordeten Sinti und Roma lustig und bezeichnet die Ermordung von 500.000 Sinti und Roma als ein Beispiel dafür, dass es auch positive Dinge im Holocaust gab. Viel mehr, dass sie liebende Mutter, treue Freunde und letztendlich verdammt mutige Menschen waren. Wie ihm, Willi Viorel, denn sein Leben genommen wurde, als er versuchte, andere zu schützen. Aber sind immer noch Fragen offen. Warum die verdammte Notanrufnummer am 9.2. für Willi Viorel warum nicht erreichbar? Wo war die Hilfe, wo sie am meisten gebraucht wurde? Wann ist endlich Schluss mit rassistischen Morden in Deutschland? Wir brauchen dringend eine Veränderung. Wir brauchen eine gerechte Gesellschaft für alle. Schluss mit Rassismus. Schluss mit Ausbeutung. Schluss mit Ungleichheit. Wir brauchen eine Politik, die endlich was für diskriminierte Menschen macht. Zusammen mit euch fordern wir so laut wie möglich Erinnerung. Gerechtigkeit. Aufklärung. Konsequenzen. Gelernt. Er ist viel kontrolliert worden von der Polizei in den vergangenen Monaten. Einmal kam er nach Hause und war richtig wütend über eine Kontrolle. Ich habe ihm damals gesagt, reg dich nicht auf, die Polizisten machen auch nur ihren Job. Aber er war wirklich sauer. Warum machen die ihren Job immer nur bei mir? Weil ich eine Jogginghose trage. Was wollen die? Hat er gefragt. Wir hatten eine kleine Diskussion, er ist rausgestürmt. Und dann kam er nochmal zurück ins Zimmer und sagte, du verstehst das nicht, Papa, aber irgendwann wirst du es verstehen. Ich habe verstanden. Das würde ich ihm gerne sagen. Jetzt von der bosniakischen Community ein Beitrag. Wir danken euch. Liebe Genossinnen, ich halte heute eine Rede im Auftrag von Melina Boczak, die heute leider nicht da sein kann, weil sie gerade aufgrund der Situation in Bosnien Stellung hält. Heute vor 2 Jahren wollte Hamza Kurtović sich mit Freunden treffen und kam nie wieder zurück. Laut Familie hatte er ein ansteckendes Lächeln. Laut Obduktionsbericht sah er südländisch-orientalisch aus. Er war ein Deutscher, in Deutschland geboren, blond mit blauen Augen. Das änderte nichts daran, dass er für die rassistische Gesellschaft orientalisch war. Wie kommt das? Merkt ihr hoffentlich bis zum Ende meiner Rede. Ich wurde eingeladen, über Bosnien und die jetzige Situation dort zu sprechen. Auch da gibt es viel zu sagen, also beschränke ich mich auf die Ecke, aus der Hamzas Vorfahren stammten. 6 Stunden Autofahren vor Deutschland liegt Prijedor. In den 90ern wurden dort alle Nicht-SerbInnen gezwungen, ihre Oberarme mit weißen Bändern zu markieren. Dann wurden sie in Lager verschleppt, laut UNO-Tribunal in Konzentrationslager, Vernichtungs- bzw. Todeslager und in Vergewaltigungslager. Die Vergewaltigungslager existierten, weil BosniakInnen, also bosnische MuslimInnen, laut serbischen Nationalisten keine Menschen, sondern genetisch entstelltes Material seien. Um das genetisch entstellte Material zu säubern, wurden zehntausende bosniakische Mädchen und Frauen systematisch und strategisch vergewaltigt und zwangsgeschwängert. Sie wurden in Vergewaltigungslagern gefangen gehalten, damit sie weder abtreiben noch Suizid begehen können, sondern gezwungen sind, Kinder mit serbischem Blut zu gebären. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einer kleinen Stadt. Ich erzähle euch über diese Stadt, weil Hamzas Vorfahren dort lebten. Der Genozid in Prijedor ist jedoch nur ein Teil des letzten Genozids an BosniakInnen. Ich könnte auch über die lebend verbrannten Menschen Visegrads, die Sklaverei in Foča, die Belagerung Sarajevos und Goraždes und die Hungersnot in Srebrenica erzählen. Der Genozid war Teil von Milosevic's Plan zur Erschaffung eines Großserbiens, welches auch das Territorium Bosnien und Herzegowinas verschlingen sollte. Als der Angriffskrieg Serbiens gegen Bosnien anfing, war Bosnien schon ein unabhängiger, international anerkannter Staat. Und es war Bajram, Zuckerfest. Deshalb gehören zu den Opfern auch viele Deutsche mit bosniakischen Wurzeln. Sie zogen als GastarbeiterInnen aus Bosnien hierher, waren Teil dieser Gesellschaft. Sie wollten einfach nur zu Bajram ihre Familien in ihrem neuen, unabhängigen Herkunftsland besuchen und dann endeten sie in Konzentrationslagern und Massengräbern. Heute ist die Hälfte Bosniens eine Entität namens Republika Srpska, abgekürzt RS. Das ist der Teil des Landes, aus dem alle BosniakInnen und andere Nicht-SerbInnen vertrieben und ermordet wurden. Und jetzt, wo die Mehrheit der Menschen dort serbisch ist, ist es verboten, in dieser Stadt, zum Beispiel Prijedor, ein Denkmal für die ermordeten Kinder zu errichten. Stattdessen steht auf dem Gelände des Konzentrationslagers Trnopolje, welches auch als KZ für Frauen und Kinder diente, ein Denkmal an die Täter. Nicht nur im damaligen Konzentrationslager Trnopolje, überall in der RS werden Kriegsverbrecher und Mörder verehrt. Darunter auch der verurteilte Völkermörder und Terrorist Mladic. 87% der Serben in Republika Srpska leugnen, dass er überhaupt ein Verbrecher ist. Und von den mickrigen übrig gebliebenen 13% sehen ihn bestimmt viele als Verbrecher, aber nicht als Völkermörder. Oder sie haben andere Verharmlosungen parat. Jetzt haben viele BosniakInnen, also bosnische MuslimInnen, wieder Angst vor Krieg und Genozid. Denn serbische Nationalisten versuchen, diesen Teil Bosniens wieder abzuspalten. Die Armee der RS, welche zusammen mit Truppen aus Serbien den Genozid verübte, es wieder abzutrennen. Das Gerichtssystem Bosniens zu spalten, den Traum von Großserbien wieder aufleben zu lassen. Wir sind wieder in großer Gefahr wegen serbischen Nationalisten und kroatischen, die genauso verlogen versuchen, ihren Teil des Kuchens zu bekommen. Ich wurde in RS geboren und konnte seit dem Genozid nie wieder in meine Geburtsstadt zurückkehren, weil so viele Rückkehrer ermordet, zusammengeschlagen und eingeschüchtert werden. Bosnische Musliminnen wie ich, die in RS geboren wurden, wären auf einmal Ausländer in eigenem Land, wenn RS unabhängig wäre. RS ist keine historisch serbische Region, kein Fall wie Schottland oder Katalonien. Es entstand erst durch Genozid und Massenvergewaltigungen. Eine Abspaltung der RS von Bosnien wäre eine Belohnung für Völkermord und würde Diktatoren und Faschisten weltweit ein fatales Signal senden. Aber wir wissen aus Erfahrung, dass unsere Schicksale die meisten anderen EuropäerInnen nicht interessieren. Ein nicht gewählter deutscher Quasi-Diktator von der CSU hat die größte Macht über Bosnien, der sogenannte Hohe Repräsentant der internationalen Gemeinschaft, Christian Schmidt, hat die Macht, das Parlament Bosniens einfach so aufzulösen, Gesetze aufzuzwingen und vieles mehr. Aber die deutschen Medien berichten praktischerweise natürlich entweder gar nicht oder falsch über die neue Kolonie Deutschlands. Doch es gibt Leute, die diese Wissenslücke nutzen, um sie mit ihrer Propaganda zu füllen. Rechtsextreme und Rassistinnen. Für sie ist der Genozid zu einem zentralen Bestandteil ihrer Ideologie geworden. So hat der rechtsextreme Terrorist von Utoja Bosnien in seinem Manifest über 400 Seiten erwähnt und serbische Kriegsverbrecher als Helden verehrt. Der Terrorist aus Christchurch schrieb Namen serbischer Kriegsverbrecher auf seine Waffen und nutzte ein serbisches Kriegslied, das den Genozid feiert, als Soundtrack, während er Menschen ermordete. Und auch die Terroristen aus Halle, München, El Paso und viel mehr, nahmen, nutzen auf die, Bezug auf den Genozid an BosniakInnen. Weil die Morde an BosniakInnen so lange ignoriert wurden, sind nun Morde an allen daraus geworden. Von Latinx in den USA bis zu den zwei weißen Deutschen in Halle, die Welt ließ Genozidglorifizierung wuchern, bis sie wieder tödlich wurde. Ich erzähle diese Beispiele oft, weil ich weiß, dass es Interesse weckt. Und es ist erniedrigend, dass ich das Interesse an 105.000 Toten in Bosnien wecken muss, indem ich zwei deutsche Tote in Halle erwähne. Aber die Menschen in Bosnien wissen, wie es läuft. Wir rechnen nicht mit Unterstützung. Wir haben keine Hoffnung mehr. Wir haben Fluchtkoffer und Angst. Es entgeht uns nicht, wie sehr die Geschichte sich wiederholt. Ich bin heute so alt, wie es meine Mutter war, als sie alleine mit zwei kleinen Kindern quer durch Europa flüchten musste. Der bosniakische Poet Abdullah Sidran sagte, unsere Vergangenheit ist nie vergangen. Der Genozid war der deutschen Regierung damals scheißegal. Sie haben das Asylgesetz verschärft. Wer in München lebt, lebt näher an den Konzentrationslagern Predors als an Hamburg. Ist aber auch scheißegal, denn an den Genozid in den 90ern denkt hier kaum jemand außer BosniakInnen. Mitten in Europa in den 90ern. Mehr als 105.000 Tote in einem Land, das weniger Einwohner hat als Berlin. Doch nichts davon ist Teil des kollektiven Gedächtnisses von Europa. Und selbst antirassistische Gruppen befassen sich nicht damit, obwohl es der größte Rassismusfall in Europa und der erste Genozid in Europa nach dem Holocaust war. Leute schreiben ganze Bücher über antimuslimischen Rassismus und schaffen es mit keinem einzigen Wort, den letzten oder all die anderen Genozide an bosnischen Musliminnen zu erwähnen. In sozialen Medien wird über jeden Promi-Rassismus-Skandal geredet, als über den Genozid. Irgendein Z-Promi sagt irgendein böses Wort und alles brennt, aber Genozidleugner sitzen im Bundestag, in Firmenvorständen, in Redaktionen, in Unis als ProfessorInnen und nur bosniakische Menschen kämpfen dagegen. Vergeblich, weil wir alleine kämpfen. Die bittere Wahrheit ist, wir sind zu muslimisch für Europa, aber zu europäisch für BIPOC und AntirassistInnen. Einige von uns sind blond, andere sehen typisch südländisch aus. In den Todeslagern machte das aber keinen Unterschied. Und selbst die, die südländisch aussahen, werden in vielen BIPOC-Kreisen nicht akzeptiert. Mit dem gleichen Aussehen macht es doch einen Unterschied, ob man Mohammed Imamoglu oder Mohammed Imamovic heißt. Wenn wir Schutz und Unterstützung in BIPOC-Gruppen suchen, werden wir nicht akzeptiert. Heute bei der Demo in Wedding haben Leute Hamza Kurtovics Namen falsch geschrieben. Sie schrieben ihn mit Buchstaben, die es in der bosnischen Sprache gar nicht gibt. Sie schrieben seinen Namen, als wäre er ein Türke. Türke ist das Letzte, was viele bosniakische Menschen hörten, bevor sie zu Tode gefoltert wurden. Es wurde als rassistische Beleidigung genutzt. Denn obwohl wir keine Türken sind, war es aber den serbischen Mördern egal. Moslem ist Moslem. Scheinbar denken auch einige Woke-AntirassistInnen so. Oder können es nicht verarbeiten, dass Menschen mit bosniakischen Wurzeln Rassismusopfer sind. Denn wie gesagt, wir sind zu muslimisch für Europa und zu europäisch für BIPOC und AntirassistInnen. Und seien wir ehrlich, viele von euch hätten Hamza Kurtovic nicht an aktivistischen Räumen akzeptiert, nur weil er helle Haare hatte. Aber die Polizei schikanierte ihn schon Wochen vor seinem Tod. Dann wurde seine Leiche weggetragen und ohne Zustimmung der Familie obduziert. Und danach wurde der blonde, bläugige Hamza als orientalisch-südländisch beschrieben. Also wie kommt es? Weil Rechtsradikale und Rassisten genau verstehen, wen sie hassen und wen sie vernichten wollen. Aber zu viele von euch verstehen nicht, wen ihr unterstützen sollt. Ändert das! Wie viele von euch werden da sein, wenn wir gegen einen neuen Krieg in Bosnien demonstrieren? Wenn wir an den Tag der Weißen Bänder oder Srebrenica gedenken? Alle Worte der Welt reichen nicht, doch es gibt so viel zu sagen. Also sagt es mit mir. Gerechtigkeit für Hanau! Gerechtigkeit für Bosnien! Gerechtigkeit für Bosnien! Kein neuer Terror! Kein neuer Terror! Kein neuer Genozid! Kein neuer Genozid! Und jetzt stellt sicher, dass aus euren Worten Taten folgen. Danke. Ja. east, mouthpiece, hit him with the loud speech. Any that they count me, motherfucker clown me. I'll be rowdy, what you know about me? Fuck up the formulaic gimmick that they tout me. Act out, lash out, hit it, take the fast route. Ground out, I spaz out, then do it till I pass out. No cut out or late. Hit that stop, face out, my fist drop. So can you taste my game? The hell that I raise now, I break out my place now. Get my face now, I'm taking my name now. The gate out, the pigs out, no bail out. We made race, but gave out a false hope. We got this country of dreams, but within the seams, assisting the fiends of people to see. A person that means a pyramid theme, it's in it for me. We searching for green and live with the green American. A fantasy theme, they supreme. Your back to the wall, your knees with the tracks that breathing. You like freedom without they stab in the front to give in the back, put in the top to you. Radioaktiv mit einem Bericht über die Gedenkdemo an die Morde in Hanau. Sie fand am 19. Februar 2022 in Berlin statt. Gleichzeitig gab es an ca. 100 Orten in diesem Land Gedenkveranstaltungen, Proteste und Demos. Und wir beschäftigen uns heute schwerpunktmäßig in der Sendung mit dieser Demonstration und dem, was dort gesagt wurde. Als nächstes ein Redebeitrag aus der kurdischen Gemeinde Berlin. Ich grüße euch alle. Das Verbrechen, welches vor genau 2 Jahren in Hanau stattgefunden hat, lässt sich wohl kaum in Worten beschreiben. 9 Schwestern und Brüder wurden von uns genommen. Doch getroffen wurden wir alle. Es war ein schwerer Schlag für uns, der viele alte rassistische Übergriffe in unser Gedächtnis rief. Halle, Hoyerswerda und der NSU sind nur eine wenige davon. So viele unserer Familienangehörigen sind vor Krieg und politischer Verfolgung hier nach Deutschland geflohen, um nur letztlich hier von so vielen Einzeltätern oder durch die Hände des deutschen Staates selbst ermordet zu werden. Doch haben wir uns als kurdische Gesellschaft niemals von den faschistischen Übergriffen oder von der Kriminalisierung des deutschen Staates aufhalten lassen. Seitdem wir in Deutschland sind, haben wir angefangen, uns zu wehren. Wir sind gegen die Kriminalisierung des deutschen Staates aufgestanden und sind in die Öffentlichkeit getreten. Wir haben uns nicht von türkischem oder deutschem Nationalismus assimilieren lassen, sondern haben Kurdisch gesprochen und unsere Kultur erlebt. Auch konnten wir uns die rassistischen Übergriffe, die in den 90er immer stärker zunahmen, nicht aufhalten. Wir bildeten Banden, schlossen uns in Strukturen der kurdischen Bewegung oder auch in anderen Strukturen wie der Antifa Gençlik zusammen und wehrten uns. So ist es auch nach den Angriffen in Hanau passiert. Dieser schreckliche Angriff brachte in ganz Deutschland unzählige Menschen jeden Alters, jeden Geschlechts und jeder Hautfarbe zusammen. Überall bildeten sich migrantische Strukturen, die nicht mehr länger Teil einer solch gleichgültigen deutschen Gesellschaft sein wollen. Und das ist heute wichtiger denn je. Denn nun, nachdem genau 2 Jahre vergangen sind, versucht Deutschland das, was es seit Beginn seiner Existenz immer getan hat. Und zwar einen Schleier des Schweigens über die Geschichte zu erziehen. Dieses Schweigen, das Stillhalten, ist wesentlicher Bestandteil, dass Anschläge wie in Hanau überhaupt erst geschehen können. Wenn wir nun heute hier stehen und den Ermordeten von Hanau gedenken, dann brechen wir ein Stück weit die Schweigen. Und wir dürfen auch nicht darüber schweigen, welche Verhältnisse diesen Anschlag hervorgebracht haben. Und wir müssen darüber reden, wie wir die Verhältnisse verändern werden. Denn die einzig richtige Art und Weise, wie wir aus Anschlägen wie Hanau, Halle oder Hoyerswerda lernen können, ist, dass wir nicht länger passiv bleiben können. Wir müssen aktiv in ein System angreifen, das uns versucht, systematisch zu zerstören. Nach Sicht-Jahren der nicht aufhörenden Eskalation rassistischer, nationalistischer und frauenverachtender Gewalt müssen wir erkennen, dass es sich hierbei nicht um individuelles Verhalten handelt, sondern um ein System. Und dieses System wird vorangetrieben durch den Staat und seine Institutionen. Und dabei vor allem seine sogenannten Sicherheitskräfte, die nicht Teil der Lösung, sondern vielmehr ein gravierender Teil des Problems sind. Es war die Polizei, die in Hanau Menschenleben hätte retten können, hätte sie gewollt. Es war die Polizei, die Ori Jallo in seiner Zelle angezündet hat. Ja. Es war die Polizei, die Halim Denner von hinten erschossen hat. Genau. Es ist das Bomb, welches die Menschen aus Deutschland in und in den Tod abschiebt. Es ist Frontex, dass die Menschen an den europäischen Außengrenzen gezielt ertrinken und erfrieren lässt. Es ist die deutsche Außenpolitik, die durch ihre Kriegspolitik überhaupt erst die Anlässe so schafft, dass wir unsere Heimat verlassen müssen. Eine Verhinderung im Sinne der Angegriffenen, der Hinterbliebenen und im Sinne einer demokratischen Gesellschaft werden wir nie mit diesem Staat, sondern nur gegen ihn erreichen. Deshalb sind wir hier und gedenken an Gökhan, Sedat, Said, Mercedes, Hamza, Willi, Fatih, Ferhat, Kaloyan und alle anderen Angehörigen, Geschwister und Freundinnen, die wir durch rassistische Gewalt verloren haben. Wir werden Hanau nie vergessen. Dankeschön. Soweit unsere Eindrücke von der Gedenkdemo 2 Jahre nach den Mordanschlägen in Hanau, die in Berlin am 19. Februar stattfand. Natürlich gab es viele weitere Redebeiträge. Wir haben jetzt hier nur einige spielen können, denn wir haben ja nur 1 Stunde Sendezeit. Aber ich denke, zusammen mit den Impressionen habt ihr ein ganz gutes Bild davon bekommen, was an dem Tag zumindest knapp 20.000 Berlinerinnen und Berliner dazu bewegt hat, auf die Straße zu gehen. Wer weitere Informationen sucht, dem sei angeraten, die Webseite von Migrantifa Berlin mal in eine Suchmaschine einzugeben und zu suchen. Dort findet ihr viele weitere Hintergrundinfos zu dieser Demo. Wir spielen jetzt noch etwas Musik, denn gleich ist unsere Sendung auch zu Ende. Ich sage am Ende nochmal unseren Podcast an. Bis dahin. Music you love, owned by something. Pity, pity, flock to these cities. Seem the poor guys push the robot. New ways replace the old days. Know the old guys rule in disguise. Well, let me get my mind. Owning the masters, corp plantation, making disasters. Manipulate thought, make them switch mind, corp. Corp, but never talk. Who owns the corp? Free the body, arrest the spirit. Everybody's looking around and waiting for them to hear it. Capital Court, act psyche. Soul is bought, your soul just might be. Might be. Driven by greed and feed the lust. They live for the pleasure to hide the hate. Can you go try to jam me till you take me down in the... I'm not busting my ass to steal my sweat. Bump, bump, how can I say this? They get us coming angle. Here I go, here go the black hippie. Cause they tripping, come on, get with me. Plantations spread in that matrix. Pity, pity, flock to these cities. Seem the poor guy, punch the robot. Made a living, steal Thanksgiving. The law been given, blood in my pocket. Can't stop the corporate profit. Out for just profit, dare you to stop it. Wer diese Sendung nochmal hören möchte, der kann unseren Podcast aufrufen, natürlich auch weiterempfehlen, verlinken, teilen und so weiter und so fort. Ihr findet den in einigen Stunden auf dem Weblog radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal. radioaktivberlin.nostate.net.